Lektion 6. Übung A7. Hören Sie ein Gespräch zwischen Andreas Karachalios und der Referentin des Akademischen Auslandsamtes. Bevor ich also den Antrag auf Zulassung abschicke, habe ich noch einige Fragen. Ist die Jura ein zulassungsbeschränktes Fach, bitte? Ja, Jura ist ein zulassungsbeschränktes Fach. Wir nennen das ein NC-Fach. Das heißt, Sie müssen gute Noten haben, um einen Platz zu bekommen. Ah ja. Ich habe in Griechenland, wie ich gesagt habe, 2 Jahre Jura studiert. Das bedeutet 4 Semester, ja, im deutschen System. Und diese Semester, die ich zu Hause studiert habe, werden hier anrechnen? Das kommt darauf an. Wir müssen schauen, was es für Scheine sind. Sie haben ja eine bestimmte Anzahl von Pflichtlehrveranstaltungen, also Übungen und Seminare, die Sie besuchen müssen. Und wir müssen schauen, ob sie thematisch passen. Das ist mir klar, weil das griechische System von Studium ist total anders als das deutsche System. Ganz genau. Ja, ist dies dann ein Vollzeitstudium oder nur ein Teilzeitstudium? Sie können Jura sowohl als Vollzeitstudium als auch als Teilzeitstudium studieren. Sie können Jura im Nebenfach belegen, zusammen zum Beispiel mit Sprachen oder zusammen zum Beispiel mit Wirtschaftslehre. Ja, das wollte ich gerade sagen, dass ich kann also auch als Nebenfach wählen. Ganz genau. Oder als Hauptfach auch. Jawohl. Ah ja, also ich habe die Möglichkeit, 2 Fächer zu wählen. Ja, Sie können 2 Fächer wählen. Sie haben die Möglichkeit, Jura als Staatsexamensfach zu studieren. Das heißt, Sie können Jurist werden an einem Gericht oder Sie können ein Diplom bzw. Magister in Jura machen. Es sind verschiedene Studienabschlüsse. Sie müssen, bevor Sie hier das ordentliche Studium aufnehmen können, einen Nachweis der Deutschkenntnisse erbringen. Der heißt mittlerweile dieser Test DSH. Sie haben aber, wenn Sie als Sokrates-Student kommen, ein wenig Zeit. Sie müssen nicht sofort den Nachweis erbringen. Und wie lange dauert dieses Studium? Oder das ist eine Art und Weise Studiokolleg, kann man sagen, ja? Das kommt darauf an, wie gut Ihre Deutschkenntnisse sind. Beziehungsweise, wenn Sie aufs Studienkolleg gehen, haben Sie ja die Möglichkeit, den Hochschulzugang nachzuholen, wenn Ihr Abitur nicht ausreicht. Das kommt darauf an, wie gut und wie schnell Sie sind. Aber maximal 1 Jahr. 1 Jahr maximal. Und wie kann man prüfen, ob mein Deutsch genügend ist für ein Studium hier in Deutschland? Es gibt verschiedene Institute, die Sprachprüfungen abnehmen. Am besten wenden Sie sich an das Sprachinstitut Ihrer Universität und fragen dort, wo Sie die Prüfung ablegen können. Gut. Wie teuer ist eigentlich das Studieren in Deutschland, bitte? Ich habe Sie nicht gut verstanden. Wie teuer? Oh, das kommt einmal auf Ihre Ansprüche an. Also wie gut oder wie schlecht Sie leben wollen. Aber vor allen Dingen eine Sache müssen Sie bezahlen. Das sind die Immatrikulationsgebühren. Also Geld, um an der Universität studieren zu können. Und dann kommt noch dazu die Wohnung, das Essen und ja, gegebenenfalls auch die Bücher. Wie ist die Wohnsituation für ausländische Studenten? Es gibt im Moment kein Problem, ein Zimmer zu finden. Sie können das über das Studentenwerk beschaffen. Das heißt, Sie stellen einen Antrag auf einen Platz im Wohnheim oder Sie bemühen sich um private Angebote. Das heißt, Leute, die in Mainz wohnen und ein Zimmer zu vermieten haben. Wie viel kostet das Studentenwohnheim hier in Mainz zum Beispiel? So zwischen 200 und 300 Euro warm. Und bei einer privaten Familie oder sowas, wissen Sie was, wie viel kostet etwa? Das kommt... Um zu schätzen. Ja, ungefähr auch so viel. Das kommt aber auch darauf an, wie groß das Zimmer ist und ob es in der Innenstadt liegt oder ob es eher in einem Vorort liegt. Und dann habe ich noch eine Frage, bitte. Können Sie mir etwas sagen über Stipendien hier in Deutschland? Ob ich die Möglichkeit habe, ein Stipendium zu bekommen? Sie können sich hier in Deutschland im Akademischen Auslandsamt Ihrer Universität erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt. Prinzipiell gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, ein Stipendium zu bekommen. Die größte Organisation in Deutschland ist der Deutsche Akademische Austauschdienst, die AAD.